Es war ein sonniger Nachmittag in der kleinen Gemeinde, als Pfarrer Heinrich eine ungewöhnliche Idee hatte. Der sonst so fromme Mann fühlte sich von einer Welle der Lust überwältigt und beschloss, seine geheimsten Fantasien in die Tat umzusetzen. Er wollte einen schwulen Porno drehen, und zwar einen, der in die Geschichte eingehen sollte. Pfarrer Heinrich stellte eine Kamera in sein gemütlichen Fahrbüro auf und bereitete alles vor. Er zog sich aus und wartete ungeduldig auf seinen Mitstreiter, den jungen und attraktiven Küster Markus Markus, der von der ungewöhnlichen Bitte des Pfarrers überrascht war, willigte schließlich ein, den Wunsch seines Vorgesetzten zu erfüllen. Als Markus das Büro betrat, konnte er kaum glauben, was er sah. Pfarrer Heinrich lag nackt auf dem Schreibtisch, bereit für das, was kommen sollte. Markus zog sich ebenfalls aus und begann, den Pfarrer langsam und zärtlich zu küssen, während er seine Hände Ende über dessen Körper gleiten ließ. Die Kamera surrte leise im Hintergrund, während die beiden Männer sich in ihrer Leidenschaft verloren. Pfarrer Heinrich stöhnte laut und unkontrolliert, als Markus in ihn eindrang. Nigger, ich bin der fucking Gay-Porn-Pfarrer, schrie er, seine Stimme voller Ekstase und Geistesabwesenheit. Die Szene dauerte an, die beiden Männer verloren sich in ihrem wilden Tanz der Lust. Pfarrer Heinrichs Stöhnen wurde immer lauter und intensiver, während Markus ihn mit jedem Stoß tiefer in den Abgrund der Ekstase trieb. Als sie schließlich erschöpft und befriedigt auf dem Schreibtisch lagen, konnte Pfarrer Heinrich ein Lächeln nicht unterdrücken. Er hatte seine Fantasie wahr werden lassen, und das Gefühl war berauschend. Markus lächelte ebenfalls, obwohl er sich fragte, ob dieser Moment jemals wiederkehren würde. Von da an wurde Pfarrer Heinrich nicht nur als frommer Mann, sondern auch als der Gay-Porn-Pfarrer bekannt, dessen legendäre Szene in den Annalen der Gemeindegeschichte ihren Platz fand.